On the wire. Das waren Houses, Projekte von zwei Menschen aus Chicago. Dexter Tortorello und Megan Messina heißen die beiden. Sind aber inzwischen nach Los Angeles gezogen und haben ihre zweite Platte A Quiet Darkness veröffentlicht. Das Thema dieser Platte ist etwas morbide. Es geht vom ersten bis zum letzten Song um eine Kernkatastrophe, um eine Nuklearkatastrophe und darum, dass ein Ehepaar nochmal, während das Ganze passiert, auseinander sind, sich nochmal irgendwie versuchen zu treffen, über einen Highway zu sich zu kommen und das Ganze natürlich mit Hindernissen, die dabei auftauchen. Und letzter Track ist dann auch der Titelsong A Quiet Darkness. Das heißt, damit ist dann auch natürlich die ganze Geschichte zu Ende. Ja, traurig das Ganze. Eben war The Peasants zu hören. Der fünfte Track, also ungefähr so die Hälfte der Strecke, die sie zurückzulegen haben hier bei ihrer Kernkatastrophe. Was für ein morbides Thema. Ich finde das grausam, das irgendwie als Plattenthema, als Aufhänger zu nehmen. Über den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Scout Niblett mit ihrem neuen Album. Die Parcels sind dabei. Es gibt Musik mit Reed Hornell und Nicole Willis and the Soul Investigators. Aber hier erstmal etwas fröhlicher Indie-Pop mit Vampire. Das war ein Vampire mit Spirit Forest, einer von diversen Tracks auf ihrem Album Curiosity. Vampire übrigens mit W, nicht mit V geschrieben. Und dahinter stecken Rocky Tinder und Eric Phillips. Nein, Phipps heißt er. Zwei Typen aus Portland kommen sie. Wieder mal ein Beweis, dass Portland auf der musikalischen Landkarte ganz, ganz weit oben steht. Und die Platte ist eine ganz entspannte, nicht Indie-Rock, sondern eher so eine Indie-Pop-Platte, die manchmal so ein bisschen bei einigen Tracks auch an die Ramones erinnert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der das hier ist. Ich habe auf jeden Fall noch einen für euch jetzt rausgesucht. I Can't See Why. Nochmal hier ein Track von Vampire. Vampire. I Can't See Why, nochmal ein Track von Vampire und der Anfang des Tracks doch ziemlich geklaut bei den Ramones. Bei deren Song Ever Falling In Love gibt's die gleichen Gitarrenriffs, genauso ähnlich angeschlagen wie gerade eben hier bei Vampire, dieser Band aus Portland. Aus Finnland hingegen kommt eine Band, die sehr gerne wohl Filme aus Frankreich mag, die sich aber nicht Nouvelle Vague nennen darf, weil dieser Name ist ja schon vergeben. Also nennt man sich French Films. Ziemlich einfach gemacht das Ganze hier, aber mein Gott, warum nicht? White Orchid heißt ihr aktuelles Album. Davon hören wir Special Shades. Godard, Truffaut, Romer und all den anderen französischen Filmmachern hat das musikalisch nicht viel zu tun. French Films waren das gerade aus Finnland von ihrem Album White Orchid. Der Track Special Shades, auch eher gewöhnlicher Indie-Pop für, ich weiß nicht, Pubertierende vielleicht. Nicole Willis hingegen, da können auch Ältere, glaube ich, was abgewinnen. Der Dame aus, sie wohnt auf jeden Fall in Finnland, wie die Herren gerade eben, ist die Ehefrau natürlich von Jimmy Tanner, hat mit ihrer Band The Soul Investigators mit Tortured Soul gerade eben ihre neueste Platte veröffentlicht. Und ihr Hit damals auf dem ersten Album, Feeling Free, ist hier auch mit, nicht wirklich drauf, aber mit Break Free immerhin so ein Song, der das Free auch im Titel hat. Hier kommt Nicole Willis. thought by your side I'd stay. But I gotta keep it moving, keep it rolling. We'll be right back. Das war Scout Niblett mit ihrem Second Chance Dream. So dieser Song hier von ihrem neuesten Album It's Up to Emma. Scout Niblett ist eine englische Singer-Songwriterin, die früher immer mit einer blonden Perücke auftrat, die sie aber inzwischen an den Nagel gehängt hat. Und auch ihren wirklichen Namen scheint sie langsam etwas öffentlicher zu machen. Sie heißt nämlich Emma Louise Niblett, das ist auch dieser Titel hier, It's Up to Emma, weil sie alles hier selbst komponiert hat auf diesem Album, auf ihrem 6. Das ist eigentlich nicht ungewöhnlich, das hat sie früher eigentlich auch getan. Deshalb wundert mich, dass sie hier diesen Songtitel, diesen Titel als Album sozusagen genommen hat, It's Up to Emma. Produziert nicht mehr von Steve Albini, der ihre vorherigen Werke noch sozusagen in den Fingern hatte. Das hört man auch ein bisschen raus. Der Sound ist immer noch trocken, aber nicht mehr ganz so trocken wie früher. Ich finde Steve Albini immer so richtig trockene Schlagzeug-Sounds mit drin. Das hat den Songs von Scout Niblett immer sehr, sehr gut getan. Die sind jetzt dadurch nicht schlechter geworden auf dem neuen Album, aber so ein bisschen Abstrich muss man schon machen, was die Songqualität von dem neuesten Album betrifft von Scout Niblett. Sie wohnt inzwischen seit einigen Jahren auch in Portland, Oregon und ist auch eher amerikanisch geprägt, was das Song, was den betrifft, klingt eher nach Will Oldham als nach englischen Folk, um das mal so ein bisschen auf einen Nenner zu bringen hier. Noch ein Track von ihr, der heißt Woman and Man. Hier kommt Scout Niblett. What happens right there? Happens right there. What happens right there? Woman and Man, das war Scout Niblett, der Track von ihrem Album It's Up to Emma. Das Ganze hier von ihrem neuesten Werk erscheint diese Woche. Ja, Scott Niblett, wie gesagt, wohnhaft zurzeit in Portland, Oregon. Und auch die Thermals waren schon aus Portland, Oregon vorhin im Programm. Und auch Vampire aus Portland, Oregon. Und auch die nächste Band kommt aus Portland, Oregon. Dieser Ort wächst immer weiter nach oben in der musikalischen Landkarte. Port St. Willow. Zwei Herren, Nicholas Princip heißt der eine und Jack Nussbaum, wahrscheinlich Nussbaum ausgesprochen, der zweite. Deren Album wurde irgendwie selbst rausgebracht, Holiday heißt es, und wurde dann gehört von Brian Eno, der das so großartig fand und in diversen Interviews geäußert hat, dass jetzt auch eine größere Plattenfirma darauf aufmerksam wurde und das Ganze nochmal veröffentlicht hat, und das erscheint heute. Holiday, sozusagen hier das Werk von Port St. Willow, und davon hören wir den Track mit den Titel Hollow. I'm not afraid to die. Port St. Willow hörten wir mit ihrem Track Hollow vom Album Holiday. Und dass Brian Eno dieses Ambienthafte gefällt, kann man nachvollziehen. Er ist am Ende so ein bisschen der Erfinder dieser Musikrichtung. Und wie gesagt, Port St. Willow kommen aus Portland, Oregon. Und was ich eigentlich ganz spannend finde an dieser Stadt, zumindest musikalisch, dass es da nicht wirklich so einen einheitlichen Stil zu geben scheint. Wenn wir uns mal anschauen, wer heute alles aus Portland, Oregon in der Sendung war. Die Thermals, Scout Niblett, dann Vampire und eben gerade Port St. Willow, vielleicht noch sogar eine andere Band, die ich gar nicht auf dem Zettel habe, die hier heute so lief, aus Portland, Oregon. Da gibt es nicht wirklich so einen gemeinsamen Nenner, da scheint einfach sehr viel Kreativität drin zu stecken und ja, auf jeden Fall eine spannende Stadt, musikalisch gesehen, und ich glaube auch, ansonsten ist dort ziemlich viel los mit guten Kneipen und einem guten Freizeitangebot, was die Natur betrifft. Die nächste Band kommt aus Toronto, Kanada, auch dort glaube ich ist es musikalisch ziemlich spannend. Die sind auf der musikalischen Landkarte gleich unterhalb von Portland, Oregon, und zwar Hooded Fang als nächstes. Die Band veröffentlicht mit Graves, hinten mit einem Z geschrieben, demnächst ihr neues Studioalbum, davon schon mal der Track Graves, das dann mit einem S hinten am Titel. Hier kommt Hooded Fang. Thank you. Ihr hört den Sunday Service, was das so schön ausklingt gerade. Das ist Ritornell, ein Projekt aus Wien, aus Österreich, kommt das Ganze hier. Und das Ganze vom Album Aquarium Eyes, gerade eben der Track The Morning Factory. Und dieses Album hier, Aquarium Eyes, ist Album der Woche beim Sunday Service. Klang gerade so ein bisschen instrumental und so ein bisschen nach dem Titan Tickle Trio, also auch mit schönen ruhigen Bläsern dabei und das Ganze mit Elektronik angefeinert. Die Platte, das ist der erste Song von dem Album, die Platte öffnet sich dann vor allen Dingen, wenn Gesang dazu kommt. Die Sängerin Mi Mu ist bei einigen Tracks dabei. Auch sie kommt aus Wien und bei diesem Track hier in Every Dream Home a Heartbeat ist sie auf jeden Fall auch zu hören. Noch ein Track von Ritornell, wenn ich dann den Player mal hier richtig eingestellt habe. Genau, jetzt kommt er hier. Ritornell mit In Every Dream Home a Heartbeat, a Heartache, sorry, featuring Mimu an den Vocals. In every dream home a heartache, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living rising daily, but home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to faucet in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on? What to do there? Better pray there. Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain rapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, this disposable, darling. Come throw you away now. Immortal and life-size, my breath is inside you. I'll dress you up daily and keep you till death size. Inflatable doll, lover ungrateful. I blew up your body, but you blew my mind. Ritornelle hörten wir mit ihrem Track In Every Dream Home A Heartache an den Vocals. Mimu, eine Künstlerin aus Wien, und eben da kommen Ritornelle auch her. Das Duo besteht aus zwei Herren, Richard Aigner und Roman Gerold. Mit Aquarium Eyes haben sie ihr zweites Album veröffentlicht, Album der Woche beim Sunday Service. Und einer von den beiden Herren hier, Richard Aigner, ist auch Gastmusiker bei diversen Bands und Platten schon gewesen. Zum Beispiel beim Flying Lotus Album Cosmogramma hat er mit ausgeholfen, bei dem Album Magic Position von Patrick Wolf und auch bei diversen anderen, vielleicht weniger bekannten Produktionen. Das Ganze aufgenommen im Studio von Patrick Pulsinger in Wien und ja, die beiden ansonsten auch noch mit Vertonung von Elfriede Jelineks Buch Macht Nichts, eine kleine Trilogie des Todes oder diversen anderen Projekten mit österreichischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen sind sie dabei gewesen. Spannende Platte hier auf jeden Fall, Aquarium Eyes von Ritornelle und noch ein Track von ihnen und zwar Urban Hardware Reprise, auch hier wieder Mimu an den Vocals dabei. Monkeys were held. has a little ivory dream inside. I was dirty. Leise werden hier die Klaviertasten angeschlagen und dazu gehaucht. Das war ein Ritornell. Der Track hieß Urban Hardware Reprise vom Album Aquarium Eyes. Das ganze Album der Woche beim Sunday Service. Dazu haben wir auf der Homepage unter sundayservice.de. Das war's auch für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche beim Sunday Service gibt es Musik von den Parcels. Ihr neuestes Album Slow Summits erscheint diese Tage. Schon mal zum Einstimmen davon ein Instrumentaltrack After Image. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier kommen die Parcels.